Sie. Und wir wandern durch die schöne Welt, froh und frei, wie's uns gefällt. Und dann wird gelacht, und dann wird geküsst. Kleine Annemarie, die so üblich ist. Denn die Sonne scheint, Annemarie. Kommen wir der Landpartie. Heut noch sind wir jung, Annemarie. Deshalb steigt die Landpartie. Alt und grau, dann ist es aus, wenn dann geht.